Da ging er los und floh nicht mehr. Viel Tag und Nächte wandert er. Er kam ans Tor und ging hinein. Die Stadt war groß, er war allein. Und trotzdem fasste er sich Mut, hielt seine Predigt kurz und gut und rief auf Plätzen und auf Straßen, wo Leute standen oder saßen. Noch 40 Tage, spricht der Herr, dann gibt es Ninive nicht mehr. Die Stadt ist groß, die Stadt ist schön, was böse ist, muss untergehen. Die Leute, wie man denken kann, die hörten das mit Schrecken an. Sie hatten nie daran gedacht und schliefen nicht die nächste Nacht. Und morgens war die Lust dahin, die schönen Kleider anzuziehen. Sie aßen nicht, sie tranken nicht, sie dachten nur ans Strafgericht. Und als der König das erfuhr, erschrak er auch und nickte nur. Sein Herold rief mit Hörnerklang: Befehl, ihr sollt 3 Tage lang bedenken in der ganzen Stadt, was Jona euch gepredigt hat, was jeder Böses hat getan und wie er's besser machen kann. Ihr sollt die Kleider und das Essen, ja selbst einmal das Vieh vergessen. Ihr sollt in Häusern und in Hütten den Herrn um sein Erbarmen bitten. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, dass unsere Stadt nicht untergeht. Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Die traurigen Gestalten und sprach: Ich will die Stadt erhalten. Da waren alle Leute froh und ihre Tiere ebenso. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive.